Als die Römische Republik nach 100 Jahren Bürgerkrieg zu Ende gegangen war, herrschten 96 Jahre lang die Kaiser der Julisch-Claudischen Dynastie. Mit Neros Selbstmord ging die Dynastie, die Julius Caesar begründet hatte und deren erster Kaiser Augustus war, unter. Das war im Jahr 68. Das Römische Reich reichte damals von England bis Ägypten und von Spanien bis zum Schwarzen Meer. Seine Grenzen waren fast gleichzusetzen mit den Grenzen der zivilisierten Welt. Wer hatte fortan die Autorität, dieses Imperium zusammenzuhalten? Am 15. Januar 69, heute vor 1944 Jahren, hatte das Römische Reich für einen Tag vier Kaiser: Galba, Vitellius, Piso und Otho. Am Abend desselben Tages waren zwei davon tot. Und auch die anderen beiden überlebten das Jahr nicht. Der erste, der ermordet wurde, war Galba. Seine Vorzeichen standen schlecht. Als auf seinem Zug nach Rom überall Opfertiere geschlachtet wurden, riss sich ein in Wut geratener Stier von seinen Fesseln los, lief auf des Kaisers Wagen zu, sprang mit den Vorderfüßen hinauf und besudelte Galba über und über mit Blut. Schreibt der Römer Sueton, Schriftsteller und Biograf römischer Kaiser, der wahrscheinlich im Jahr nach Galbas Tod geboren wurde. Galba regierte 7 Monate lang, bevor er erstochen wurde. Noch zu Lebzeiten Neros, als er Statthalter in Spanien war, hatte er sich zum Kaiser ausrufen lassen. Er wurde von den römischen Heeren unterstützt und schon seit Caesar galt. Wer die Soldaten hinter sich wusste, hatte die Macht. Nur, dass Galba es sich bei seinen Soldaten schnell verscherzte. Er verweigerte ihnen das Gnadengeschenk, das bei einer Inthronisation üblich war, und forderte sogar Schenkungen zurück, die Nero noch veranlasst hatte. Das kam nicht gut an. Die mächtigen Legionen am Rhein riefen den Statthalter in Köln, Vitellius, zum Kaiser aus, Kaiser Nummer 2. Galba reagierte, indem er den jungen Piso adoptierte und als Mitregenten und Nachfolger einsetzte, Kaiser Nummer 3. Doch für Piso standen die Zeichen genauso schlecht. Am Tag seiner Adoption war der kurulische Sessel, der Ausdruck der kaiserlichen Amtsgewalt war, im Senat verkehrt herum hingestellt worden. Otho, der Galba zuvor gegen Nero unterstützt hatte, sah seinen Plan, Galba als Nachfolger zu beerben, durch die Adoption Pisos vereitelt und ließ sich von der Prätorianergarde, die als Leibgarde des Kaisers in Rom stationiert war, zum neuen Kaiser ausrufen, Kaiser Nummer 4. Noch am selben Tag wurden Galba und Piso auf dem Forum erstochen. Das Omen für Otho war allerdings nicht besser. Zum Beispiel lieferte ein dem Gott der Unterwelt, Pluto, dargebrachtes Opfertier, sehr gute Zeichen, während doch bei einem solchen Opfer Eingeweide, welche das Gegenteil anzeigen, besser sind. Schreibt Sueton. Otho regierte 3 Monate in Rom, während die Rheinarmee seines Konkurrenten Vitellius auf Italien vorrückte. Als Othos Truppen in der ersten Schlacht unterlagen, beging er Selbstmord. Für Vitellius standen die Vorzeichen aber auch nicht besser. Als er nach Rom aufbrach, stürzten die Reiterstatuen, die man an vielen Orten ihm zu Ehren errichtete, plötzlich mit zerbrochenen Schenkeln zu Boden. Schreibt mal wieder Sueton. Vitellius herrschte 8 Monate. Im Dezember wurde er von den Truppen Vespasians, der sich im Juli in Alexandria von seinen Soldaten zum Kaiser hatte ausrufen lassen, ermordet. Vespasian regierte 10 Jahre lang und begründete die Flavische Dynastie, die 27 Jahre lang die Kaiser stellte. Seine Vorzeichen standen eindeutig besser.